Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo, und mit dem Tobias. Hallo, und mit dem Marcel. Hallo, und mit Martin. Ja, wie immer. Folge 174, wenn ich mir jetzt die 2 Minuten lang richtig gemerkt habe, oder? Ja. Hey. Profi. Profi durch und durch. Was gibt es denn zu 174 zu sagen, Marcel? Ja, also wenn ich jetzt die nächsten 12 Tage 174 Stunden noch arbeiten möchte, dann muss ich 14,5 Stunden am Tag arbeiten. Das ist der Plan. Volle Socke. Ha. Und ansonsten hat die deutsche Männerfußballnationalmannschaft ein Spiel gegen Argentinien gewonnen. Oh. Nur mal, um die zeitlich so einzuordnen. Und hat die Weltmeisterschaft damit auch gewonnen. Ha. Am letzten Sonntag. Zur Folge 174, extra für uns. Genau, und genau, ich hatte ja meine Prognose, dass 3 Tore fallen werden, war falsch. Wir hätten also eigentlich in der Folge 171. Ich hatte ja schon wieder vergessen, dass das Finale tatsächlich gegen Argentinien war und war jetzt gerade komplett verwirrt, von was du redest. Aber ja. Das wird den Menschen in der Zukunft auch so gehen. Ja. Vor allem finde ich schön, die Leute, die jetzt zuhören und noch nicht geboren waren, als wir diese Folge aufgenommen haben. Ja. Hallo. Hallo. Hallo Zukunft. Hallo in die Zukunft. Es könnten ja auch Leute zuhören, die noch nicht geboren sind. So ist pränatal. Das ist schwierig. Ah, okay. Gut. Doch, also, man spielt doch Babys. Fanboys. Fanboys sind total gut für Babys. Ja, ja, also statt Mozart. Das könnte ich probieren. Ja, probier das mal. Ich probiere das. Wir sind übrigens dann nicht verantwortlich zu machen. Ja. Schöne Grüße an alle Babys, die im Uterus zuhören. Im Uterus rumchillen. Alles ohne Gewehr. Ja. Stay in school. Okay. Wir fangen an mit Apple News. Und zwar gibt es Personalia? Ja. Ja. Yes. Nämlich Apple hat Sue Wagner ins Board berufen. Haha, Wagner. Damit füllen sie wohl eine leere Stelle. Die ist irgendwie so ein Finanzinvest-Gedöns CEO, glaube ich, und ist jetzt auch im Apple Board. Aber ich habe es im Prinzip nur aufgeschrieben, weil es nicht der einzige Wagner ist, den Apple einstellt. Da-da-dum. Sondern auch andere. Ja. Ja, meine Damen und Herren, ich muss gestehen, die Hölle ist ein bisschen zugefroren. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals machen würde, aber der Herr Wagner, der hier Sitzende, ich werde zu Apple gehen, noch Ende dieses Jahres. Tja. Ja. Tja, ja, Glückwunsch erstmal öffentlich hier. Vielen Dank. Naja, wie kam es dazu? Du hast so lange rumgenörgelt, bis sie gesagt haben, ja, okay, dann fängst du es doch selber. Genau, wir stellen ihn jetzt ein, dann kann er nicht mehr rumnörgeln. Genau, nee, nicht ganz. Also es hat sich ergeben, dass er sich eine Stelle im UI-Kit angeboten hat. Und wie ich das gehört habe, habe ich gemerkt, ho, Frameworks. Ich weiß nicht, wer unsere Podcasts bei CAE und so weiter gehört hat. Also ich meine, Coco ist eigentlich der Grund, warum wir hier so sitzen, warum es uns überhaupt gibt. Und ich war schon immer verliebt in dieses Framework. Und Coco Touch hat es ja nochmal besser gemacht, hat schön drauf positiv iteriert. Und ich habe gemerkt, oh, das muss ich probieren, da muss ich hin. Das muss ich zumindest versuchen, ob die mich haben wollen, weil das ist so der einzige Job, den ich mir hier auf dieser Erde vorstellen könnte, wo ich jetzt denke, der Job zieht mich hin. Ja, der cooler ist als bei den Coding Monkeys. Ja. Ja. Und dann hat sich diese Stelle bei dir angeboten und du hast gesagt, du musst da mal probieren. Genau, ich muss da mal probieren. Geht natürlich jetzt alles nicht von jetzt auf gleich, also so mal Resümee hinschicken, dann reagiert da jemand, dann hat man ein Telefoninterview, dann geht's weiter, dann hat man ein persönliches Interview. Dann geht es dann darum, ob man das Visa kriegt oder nicht, was ja also das Visum, im Englischen dann Visa, ich bin jetzt schon am Rumdenken. Echt, ist das? Nein. Ja, das doch, Visa. Ich habe so oft Visum gesagt und die Leute haben mich blöd angeguckt, deswegen. Stimmt, das ist Visa, auch in der Einzahl, das ist verwirrend. Genau, das war da irgendwie das größte Bang noch, also das ist irgendwie so ein Prozess, der ist ja seit Januar im Gange, so, und dann wirklich nichts davon zu hören, ob dieses Visum jetzt klappt, weil es ja so eine Lotterie ist. Da hat man zwar jetzt Vorteile, wenn man ein Diplom, also ein Master-Äquivalent hat, dann ist man ein bisschen in der höheren Lostrommel, aber es ist halt trotzdem eine Lostrommel, wo so der Faktor 2 oder 3 zu 1 ist, von oder vielleicht noch schlechter, ich weiß es nicht genau. Ich glaube eher noch schlechter. Also ich hab da auch ein paar Mal, wir hatten ja auch schon mal die Situation, dass wir irgendwie Interns, das ist zwar eine andere Visumsgeschichte dann, aber in dem Zug habe ich das auch mal recherchiert und ich glaube, 3 zu 1 ist da noch sehr großzügig gerechnet. Die berühmte Dom-zu-Max-Relation. Genau, die Dom-zu-Max-Relation. Der Max von WMR und ehemals auch Mobimax hat ja zu Facebook rüber gemacht. Ja, in diesem Zuge sei angemerkt, Silicon Valley zerstört die deutsche Podcast-Landschaft. Ja. Ja. Wollte ich nur gesagt haben. Ja. Gentrifiziert die deutsche Podcast. Und was ganz schlimm war, ich war unterwegs ein bisschen mal eine Woche Urlaub machen und da war mein Visum noch nicht klar und da hat Max im WMR drüber getönt, dass er keins bekommen hat, weil er nichts gehört hat von seinen Leuten und ich habe auch noch nichts gehört von meinen Leuten zu dem Zeitpunkt und dachte mir dann, oh scheiße, und ich war irgendwie so im Flieger, hatte kein Netz, konnte nicht recherchieren, ob der Schwachsinn erzählt oder es irgendwie passt und bin dann praktisch hier so gestresst in Fliegern wieder nach Hause geflogen und dann hier irgendwo angekommen, hab nachgebettelt bei den entsprechenden Instanzen, ob es denn neue Infos gibt und habe dann Gott sei Dank innerhalb von 3 bis 4 Stunden wirklich eine Antwort bekommen, dass das alles klar geht. Aber das war so, da war schon alles in meinem Kopf so halbwegs eingeleitet, so wie man sich irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Für mich ist es die erste größere Umstellung, so auch lebenssituationsmäßig. Irgendwie ist es so ein langsamer D-Zug, der so in die Richtung schwenkt und dann irgendwann mal so sich auf Amerika eingeloggt hat. Und da war ich irgendwie schon. Und wenn es dann wegen dem Visum wieder gescheitert wäre, dann hätte man den zurück, ich weiß nicht wohin. Also es wäre dann echt, das wäre echt fies gewesen, ja. Dann wärst du entgleist, ja, um im Bild zu bleiben. Und wie lange bist du da in diesem Schwebezustand dann drin gewesen, wo du weißt, die würden dich nehmen, aber du weißt nicht, ob du hin darfst? Dass die würden mich nehmen, war eigentlich ziemlich nach dem Interview klar. Also Es gab dann ein Interview vor Ort, dann bin ich eingeflogen worden und habe dann so einen Tag lang mich ausfragen lassen und habe ein bisschen zurückfragen dürfen. Und da war danach so ein bisschen so eine Tendenz schon klar. Also an demselben Abend gab's dann noch mal ein bisschen in eine Kneipe gehen mit ein paar von denen, aber ohne, dass sie offiziell was gesagt hätten. Und dann war so ein bisschen so angekündigt, ja, das geht klar, und dann kommt aber irgendwann mal so ein Angebot daher. Das war dann so 1-2 Wochen. Und dann war aber noch die Visumsgeschichte, hat sich dann noch so 2 Monate gezogen, nach dem Zeitpunkt, wo ich schon praktisch die mündliche Zusage hatte. Madig. Ja. Ja. Aber ich will mich nicht beschweren, weil das ist alles gut ausgegangen. Und ja, und jetzt ist es eher so, dass es, ja, für euch ist es wahrscheinlich alles super überraschend. Für mich ist es jetzt schon, ich bin in diesem Mindset drin. Das also, wird jetzt passieren. Du meinst jetzt für euch im Sinne von die Hörer und Hörerinnen, ja, genau. Und nicht für uns, weil wir wissen es ja auch schon, weil ich wir durften bisher noch nicht drüber reden. Ich habe extra so überrascht getan. Ah, Mist. Die ganze Show versaut. Nun ja. Kommt überraschend, vor allem für die Zuhörenden. Wie sieht's denn mit dem Podcast aus? Da darfst du bestimmt bei Apple irgendwie der Haus- und Hof-Podcaster sein, oder? Genau, das ist denen total egal. Das ist so ein bisschen ein Problem, dadurch, dass wir natürlich über Apple-Themen und auch über Rumors und so weiter reden, geht sich sowas natürlich nicht gut aus. Kann ich das nicht machen. Also ich hoffe, dass ich mal so ein bisschen zu Spielethemen und so weiter mal ab und zu Gastauftritte machen kann oder auch mal mitmachen, aber so der ganze Apple-Teil, nee. Also es ist auch wirklich an der Ecke, stelle ich mir vor, dass man auch an Zeug arbeitet, das halt erst jetzt in 1-2 Jahren released wird oder sowas. Und dann, tja, das ist dann ganz schwierig. Ja. Ja, weil jetzt weiß ich zum Beispiel noch gar nichts, weil man muss erstmal so eine NDA unterschreiben. Das tun wir erst beim Start und das passiert erst im Oktober, weil es mit dem Visum ist so, dass es ab Oktober darf man da drüben arbeiten, was für mich jetzt hier auch vom Zeitrahmen her super gepasst hat, dass man einfach noch Zeit hat, Zeug zu übergeben und zu managen und dass das alles läuft. Ja, also du bist noch gar nicht an Interna dran in Apple. Oder null. Internas wie die Amis sagen. 0-0. Ich bin wirklich, also diese. Troll. Also ich habe so das ein, die eine Seite, die ich habe, ist so das Angebot. Ja, das habe ich irgendwie so unterschrieben, zurückgeschickt. Und dann habe ich so diesen ganzen Verwaltungsschmonsens, der da mit Umzug dranhängt, wo Apple einen auch hilft dann. Den habe ich an der Backe, aber so jobtechnisch gibt es erst ab Oktober wirklich so klare Ansagen, was ich wie, wo genau mache. Also jenseits von am Framework arbeiten, weiß ich nichts. Krass. Ja. Ja. Spannend. Ja. Aber du besuchst uns ab und zu, oder? Ja, ja. Ich habe vor, regelmäßig rüberzukommen, weil auch Verwandtschaft besuchen und so, das ist bei mir da auch noch ganz wichtig und natürlich dann auch hier. Ja, aber ihr seid ja alle gut aufgestellt und ich gehe ein bisschen schweren Herzens, weil so wir haben das hier aufgebaut und es ist echt einen großartigen Arbeitsplatz geschaffen und ich bin schon auch stolz drauf, was wir hier gemacht haben, ziemlich, und das jetzt irgendwie so loszulassen fällt schon schwer. Gleichzeitig weiß ich aber, dass alles in guten Händen ist, was mich sehr freut. Also das wird alles schön weitergehen und ich bin super gespannt auf Rules und ja. Ja, man weiß auch nicht, vielleicht kommst du irgendwann zurück. Bis dahin müssen wir die Firma auf jeden Fall am Laufen halten. Das sowieso, ja. Vielleicht kann mich ja mit Amerika gar nichts anfangen und mit Apple ist auch nur vielleicht, wie heißt es so schön, die Leute, die da, die ausgestiegen sind, nennen sie immer Wurstfabrik dann und sind froh, dass sie aus der Wurstfabrik raus sind. Für mich ist es jetzt erstmal, ich muss es erleben. Ja, also es wird schon auch schwierig, glaube ich, weil so angestellt gearbeitet habe ich im Endeffekt so gut wie nie. Also es war neben des Studiums mal für einen Webprovider, für einen Internetprovider, um da so Web-Applications schrauben. Das war das Angestellteste, was ich jemals war. Ich glaube, das wird sich ein bisschen anders anfühlen dort. Doch, doch. Ja, aber ansonsten ist es jetzt auf alle Fälle mal ein Jahr, weil das Jahr ist so die magische Grenze, wo die ganze Relocation und das Visum und so weiter alles, wo ich das rückerstatten müsste, falls ich abbreche. Ja, also vielleicht bin ich auch zu schlecht, dann werfen sie mich raus, dann bin ich auch früher wieder da, wer weiß. Und ansonsten mal gucken, wie es so läuft. Mal gucken. Wie lange bist du denn noch bleibst du denn noch dem Podcast jetzt erhalten? Also beim Podcast, interessanterweise die nächsten zweimal bin ich wahrscheinlich nicht dabei, weil Urlaub. Einmal Urlaub und einmal muss der Zahn raus und ich weiß nicht, ob ich da sinnvoll reden kann. Also beim übernächsten Mal, aber dann bin ich noch da bis Mitte September. So für den Podcast. Und dann später als Gast. Genau. Um über unverfängliche Dinge zu sprechen. Wir werden dann eine neue Kategorie, genau, Nicht-Apple-Kram einführen, genau, müssen. Wir haben dann so ein Piepsignal, wo dann irgendwie der Apple-Content vorbei ist und dann darfst du den Kopfhörer aufsetzen und mitmachen, ja, wenn du mal zu Gast da bist. Ah, sehr schön. Sehr, ja, schön. Aber ansonsten wird dann die Stammbelegschaft erstmal wieder auf 3 schrumpfen wohl. Ja. Ab Oktober spätestens, also Ende September. Aber es geht weiter und Tom ist auch wieder ab und zu wahrscheinlich mit dabei. Aber man muss ja mal gucken. Man weiß ja noch nichts. Ja. Die Zukunft ist ja immer in den Sternen. Ich habe aber gehört, man muss da schon so relativ viel arbeiten und hat sowieso wenig Luft, leider. Mal gucken. Vielleicht Armer will ich Dom. Das ja auch. Martig. Weiß ich nicht. Ja. du kannst uns ja dann so anonymisierte Berichte aus Silicon Valley so in so einem Sprachverzerrer schicken. Ach ja. Ja, oder auch nicht. Ich gucke ja dann sogar aufs Dach von Twitter. Ah. Also ich. Hä? Die sind doch in San Francisco. Genau, ja, wohnen werde ich in San Francisco. Ah, schon, du bist einer von diesen Gentrifizierern. Ja, ich bin sowieso einer von den Gentrifizierern. Ach, mit Gott. Dem, was da abgeht. Aber es kostet auch einfach alles ewig, ja, teuer. Also. Aber wenn ich ein Problem mit Twitter habe, dann schicke ich dich los. Ja? Dann läufst du auf soll die ich da mal rüberlaufen und dann sagen, kackst den auf den Schreibtisch. Oder aufs Dach. Ja. So. Gut, das wird spannend. Wir freuen uns jedenfalls für total, dich. Total, total. Ah, danke. Wo wir gerade bei Apple sind, Apple und IBM, endlich zusammen. Die lange Liebesgeschichte, endlich. Ja, kein Witz. Die haben jetzt die Woche eine Global Partnership to Transform Enterprise Mobility verkündet. Das heißt, IBM setzt in Zukunft auf iPhone und iOS-Geräte. Mein Knee-Jerk-Reflex sagt ja, das, was mit unterm Steve losgeht, der Satz. Unter Steve hätte es nicht gegeben. Genau. Ja, wahrscheinlich schon. Also es gab ja unter Steve auch schon, die, ja. Wir bauen jetzt übrigens IBM-Prozessoren in unsere G5s und so. Und also waren ja vorher auch schon IBM, aber da durfte ja dann Paul Ottolini, war es damals noch, irgendwie auf der Bühne drum tanzen. Oh, stimmt, das war ja IBM, klar. Ja, ja, natürlich. Oh Gott, diese G5-Desaster. Ja, ja. Wir machen mehr als ein Giga, zwei Giga nix. Tja, also seit meiner Schreibmaschine hatte ich kein IBM-Gerät mehr. Hm. Auch keinen IBM-kompatiblen PC. Aber die war toll. Ich habe so ein uraltes ThinkPad ewig lang gehabt, auf dem ich nur noch zum NetHack-Spielen benutzt habe. Hm. Oh. Naja, also für Firmen ist es, glaube ich, sehr relevant alles. Also mein Bruder wird sich jetzt irgendwie wahrscheinlich tendenziell eher freuen. Weil Ach so, du meinst, das hat dann die Auswirkung, dass Banken in Zukunft jetzt zum Beispiel auch mit IBM-Verträge machen können über Apple-Produkte. Ah. Also IBM hat ja viel von diesen ganzen Wartungs- und Technologieversorgungsaufträgen von den großen. Das macht total viel Sinn. Also ich glaube, dass das wird Auswirkungen haben, ja, so irgendwie, so sehr wie wir den Apple IBM Werbespot noch im Kopf haben, so sinnvoll ist das hier alles. Sehr pragmatisch auch irgendwie. Tja. Ja, IBM hat halt so dieses ganze Enterprise-Gedöns und Support-Verträge, was von Apple überhaupt nicht die Stärke ist. Und macht schon, wie du sagst, macht schon Sinn. Tja. So viel zum Thema Enterprise, weil da kennen wir uns besonders gut aus. Was ich kurz erwähnen wollte, was gar nicht eine große Meldung wert ist im Prinzip, aber es sei erwähnt, es gibt ja seit einer Weile schon Two-Step-Authentification für Apple ID in ausgewählten Ländern, namentlich Nordamerika und Großbritannien. Also sprich USA, Kanada, Großbritannien. Und jetzt vor kurzem, sprich diese Woche hat Apple bekannt gegeben, dass sie das ausweiten auf noch ganz viel mehr Länder und haben da irgendwie 20 neue Länder oder so hinzugefügt. Und da ist Deutschland auch dabei. Das heißt, man kann jetzt auf seine Apple ID gehen und dann Two-Step Authentication beantragen. Das heißt im Wesentlichen, dass man in Zukunft nie wieder eine Sicherheitsfrage beantworten muss. Dafür aber immer ein Gerät braucht, das dem man vertraut und auf dem ein Apple eine SMS schicken kann, um sich zu authentifizieren mit der Apple ID. Also das passiert, oder was? Ich logge mich ein und Apple will wissen, dann schickt es mir eine SMS. Genau, da kriegst du so einen Code, einen vierstelligen Code und den musst du dann in die Webseite noch eintippen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Ist halt so für dieses ganze, ich logge dir deine Apple ID ab, indem ich deine Sicherheitsfragen beantworte. Mhm. Halt eine ganz gute Lösung. Ja, weißt du deine Sicherheitsfragen noch? Das waren ja so 10, glaube ich. Ich musste die resetten, das sind 3. Und dir werden 2 davon gestellt und ich konnte auf keine mehr die richtige Antwort geben und musste die dann resetten. Ja, in Zukunft bekommst du übrigens, wenn du Two-Out anmachst, auch einen Recovery-Key, mit dem du dann deine Two-Out resetten kannst, falls du dein iPhone verlierst oder so. Ach, das gibt's dann schon auch. Ja, ja. Okay. Ist es halt ein Nachteil? Nee, also du brauchst halt quasi entweder Recovery Key oder die PIN, die dir geschickt wird, um dich zu authentifizieren mit deinem Account und kannst dann rumfuschen. I see. Ja, und dann Microsoft. Gibt es auch noch. Bald allerdings ein bisschen kleiner, um ein bisschen gehässig zu formulieren. Es gab diese Woche ein Memo, einen offenen Brief quasi von Microsoft CEO, der meinte, ja, wir sind jetzt irgendwie, ich stelle uns neu auf und wir nähern uns jetzt dem fiskalen Jahr 2015 und deswegen formuliere ich jetzt hier mal meine Vision für Microsoft in der Zukunft. Und hat er dann irgendwie so ein bisschen, es ist ein ziemlich langer, ziemlich verklausulierter Business-Speak-Text. Ich habe daraus mitgenommen, dass sie sich konzentrieren wollen auf Produktivität, also Produktivitätssoftware. Sprich, Apple macht Sachen, die sind einfach zu bedienen. Microsoft macht Sachen, mit denen kann man viel Arbeit erledigen. So, das ist so eine Message, die da rauskommt für mich aus dem Memo. Die andere ist, wir konzentrieren uns irgendwie auf die Cloud so, und auf Telefon. Also diese ganze Windows-Ecke, also vor allem die Windows-PC-Ecke, die scheint nicht mehr im hundertprozentigen Fokus zu stehen. Schon auch, aber irgendwie sein Memo spricht im Wesentlichen von Plattform und Cloud und irgendwie Entertainment-Devices und Telefon. Ja, und das war so das Memo, das da kam. Und dann befürchtet man, dann vermutete man schon nichts Gutes in der Fachpresse. Und dann einen Tag später kam dann eben die Meldung, dass diese ganze Restrukturierung einhergeht mit 18.000 Leuten, die entlassen werden in den nächsten 6 Monaten. Und 12.500 davon bei Nokia. Das ist so krass. Also ich habe hier einen Artikel, das sind 15% der, nicht Einwohner, Angestellten. Das ist ein Sechstel. Das ist der Angestellten von Microsoft oder von Nokia? Der Angestellten von dem resultierenden Microsoft. Ja. Ich weiß halt nicht, wie viel das von Nokia ist. Ich muss da mal jetzt gucken, ob ich das finde, wie viel Angestellte Nokia hatte. Bist du dir jetzt sicher, dass diese Zahlen stimmen? Weil das ist... Puh. Hang on. Naja, Microsoft hat nicht so einen riesen Staff, weil die haben keine Stores. Also nicht so viele Stores. Weil ich habe gerade, also wenn man jetzt nochmal so diese Kurve zu Apple schlägt, auf diesen komischen, wir danken euch, alle Mitarbeiter, waren es halt so 350.000 oder sowas. Naja, aber das so die größte, alle Mitarbeiter, die auch mal, sind auch die im Store, die mal kurz rein und wieder raus. So, ja, also eben. Also Microsoft stimmt. Microsoft hat 127.000 und das sind davon ungefähr 15% sind die 18.000. Und alle von Nokia, dann ist es ungefähr die Hälfte von Nokia oder noch weniger. Ja, noch, also noch mehr. Bei Nokia ist schon ein radikaler Kahlschlag. Es ist ein bisschen, also es ist sowieso krass, aber dann auch so diese Ansage mit innerhalb der nächsten 6 Monate, es hat irgendwie auch komplett dürfen jetzt da irgendwie unter dem Damoklesschwert weiterschuften. Ja, ist bestimmt gut für die Motivation und so. Also Wikipedia sagt, Nokia hat 2013 90.000 Leute gehabt. Beschäftigt. Hm. Also das sind dann die 12.500, sind dann so auch da ungefähr 15%, bisschen weniger vielleicht. Ja, aber sind die jetzt 12-13%. Ist Nokia jetzt Teil von Microsoft und das ist eigentlich, müsste dann da, muss man jetzt da draufrechnen oder da, oder wie viele Unterfirmen von Microsoft haben wir da jetzt nicht? Tja, gute Frage. Gesehen. Also wahrscheinlich ist es nicht gar so viel, aber es ist trotzdem ein Riesenbatzen. Das sind 18.000 Leute auf jeden Fall. Also insofern. Ja. Es ist sogar so, also teilweise werden da Projekte eingestellt, die noch gar nicht richtig angefangen haben. Ja, das ist eine Telefon, das ich da letztens mal, von dem ich erzählt habe, wo ich mit einem Kumpel das gesehen habe. Dieses auf Android basierende, das aussieht wie Windows Phone, das Nokia X, so zum Beispiel. Das ist auch für Schwellenmärkte, gerade noch auf der, wo ihr auf der Republika wart, nebendran auf der Android und so weiter Messe, da war das gerade vorgestellt und ein Entwickler und wenn ihr dafür entwickelt, kriegt ihr eins und jetzt ist es schon tot. Tja, zack. Nicht, auch Microsoft. Also Microsoft hat jetzt gerade zur E3 irgendwie nochmal groß betont, dass sie eigenen Content produzieren mit Microsoft Entertainment Studios für Xbox. Irgendwie da unglaublich viele neue Serien und Dokumentationen, unter anderem die Atari-Ausgrabedokumentation, über die wir schon geredet haben. Die wird allerdings noch fertig gemacht. Aber auch zum Beispiel Warren Ellis hätte eine Serie bekommen über Gun Machine. Aha. Und also ganz viele Projekte, wo ich eigentlich denke, oh cool, würde ich gerne sehen. Aha. Und alles eingestampft. Also der Microsoft Entertainment Studios wird eingestampft, bevor sie irgendwie fertig sind. Krass. Bevor es überhaupt gibt im Prinzip, ja. Ja, ich denke schon, dass die immer auch in der, also da muss auch irgendwas passieren. Die Frage ist, ob jetzt das Richtige passiert. Aber so ansonsten ist Microsoft schon sehr am den Fuß aus der Tür bekommen, so in allen Segmenten, bis auf jetzt Serverdienstleistungen wohl gerade. Ja. Naja. Hm. We'll see. Ich finde es eigentlich eher schade. Ich habe also gerade, ich hoffe, dass das Windows Phone 8 noch irgendwie trotzdem überlebt, zumindest der Teil. Wollen sie ja zumindest noch machen, aber so richtig viel Glauben und Vertrauen habe ich da auch nicht drin. Und dann ist halt doch wieder nur Android. Es braucht mehr gute Player in dem Markt. Tja. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Als nächstes auf meiner Agenda steht was, mit dem kann ich gar nichts anfangen und ich habe vorher nicht geguckt, was so ein Link dahinter ist und ich sehe den in meiner App jetzt nicht. Deswegen klicke ich jetzt einfach Mandatory Fun an und schaue, was passiert. Ah. Das ist die Nachlese vom vorletzten Mal. Weird Al Yankovic hat ein neues Album rausgebracht und das ist jetzt draußen seit Anfang der Woche. Er hat selbst produzierte Musikvideos zu, ich glaube, der Hälfte von den Tracks, die er jetzt so eins nach dem anderen released. Die sind sehr lustig. Es ist, ich habe es mir angehört, ist ein cooles Album mit Parodien. Eine Parodie von dem Blurred Lines. Das heißt, ich kann mir jetzt endlich dieses Lied anhören, ohne den doofen Text hören zu müssen. Sehr gut. Und cool, die, er hat auf jedem seiner Alben hat er immer so ein Polka-Medley drauf, wo er so die letzten, keine Ahnung, die letzte Dekade an Popmusik verwurstet. Hm. In dem jetzigen ist, finde ich sehr lustig, Gangnam Style auch mit drin. Ah. Und ja, ist empfehlenswert. Ja, das ging auch so ein bisschen durch Twitter, weil da hat er ja auch ein paar Videos zu gedreht und veröffentlicht jetzt auch. Mhm. Und die sehen alle sehr lustig aus. Cool, cool, cool. Weird Al. Ich wollte darauf hinweisen, dass es eine neue Folge von Double Fine Adventure gibt. Die hätte ich nämlich beinahe verpasst, weil die haben ja auch eine, so wie wir, mit Monkey Business gerade eine etwas längere Pause eingelegt. Und die sind jetzt zurück mit Folge 16. So wie wir? Nee. Folge 4 und 5. Ja, aber das kommt später nochmal, also da reden wir später nochmal ausführlich drüber. Double Fine in der neuen Episode geht's so um die Verkaufszahlen und die iPad-Anpassung und die Leute, die sich beschweren über die Rätsel. Und ich habe festgestellt, ich kann, also wahrscheinlich wird das jetzt das große Marcel-Martin-Rätselstreitgespräch, aber ich verstehe es immer weniger, dass man sich über diese Rätsel in Broken Age aufregt. Mhm. Weil ich habe jetzt gerade, und da greife ich wahrscheinlich so ein bisschen Retro-Zirkel-Content vor, aber egal. Ich habe gerade Indiana Jones 4 durchgespielt, zweimal. Also irgendwie auch zwei verschiedene Wege. Es gibt ja da drei Wege, Action, Puzzle und Team. Und Puzzle und Team habe ich durchgespielt. Und also teilweise sind die Nerven, das Rätsel so nervig und wirklich nur Fetch-Quests. Und du musst also gerade dann hinten raus in Atlantis, bist du die ganze Zeit nur am Laufen, weil du irgendwo eine Stange vergessen hast, die du fürs eine Rätsel benutzt hast und dann wieder zurück musst, weil du fürs andere Rätsel auch diese Stange brauchst. Also früher war irgendwie auch nicht alles Gold, habe ich festgestellt. Also gerade was so Rätsel angeht, das war irgendwie, also das war mehr nervig als Spaß gemacht hat. Ja, aber das widerspricht sich ja gar nicht. Also ich, mich hat an Broken Age nicht die Schwierigkeit der Rätsel gestört, sondern dass ich ganz oft, und deine Erfahrung war anders, das hast du damals erzählt, dass ich ganz oft auf die Lösung gestoßen bin, bevor ich das Rätsel hatte. Also das, was Ron Gilbert noch ausführlich als schlechtes Puzzle-Design bezeichnet hat, ich weiß gar nicht, ob das sogar in der Doku vorkam. Nee, ich glaube nicht. Aber ja, die sind schlecht designt, finde ich. Und da ging es mir nicht um die Schwierigkeit. Ich mag das ganz gern, wenn ich gut durchkomme. Ja. Also es ging dir nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Ja, also das ist halt nicht so dieses, ich sehe ein Rätsel und dann denke ich mir, ah ja, ich habe ja jetzt hier mein Blatt Papier dabei, damit kann ich es lösen. Diesen Moment hatte ich ganz selten. Ja, okay. Ja, ich habe nur festgestellt, dass man vielleicht, also vor allem, wenn man eben wirklich sich beschwert, dass es keine Rätsel mehr gibt in modernen Adventures und dass früher ja so viel mehr Rätsel und so viel bessere Rätsel überall drin waren, muss man sich vielleicht auch nochmal nüchtern und ohne Nostalgie die alten Sachen angucken. Die sind aus heutiger Sicht teilweise auch eher gruselig. Ja, also nicht, dass ich jetzt sagen würde, Indiana Jones ist gruselig, aber... Ja. Also Indiana Jones habe ich auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass mir die Rätsel da auch nicht so gut gefallen haben. Also gerade im Labyrinth war es, glaube ich, so hammerhart. Ja. Aber auf eine komische Weise hammerhart. Ja, halt auch so, du musst ständig dran denken, alles mitzunehmen. Wenn du irgendwie einmal was vergisst, dann musst du das ganze Level zurück. Ja, Monkey Island 2 mit den Drinks mixen. Ja, oh Gott. Und das ist ein schönes Rätsel, ja. So dieses Farben zusammenmixen, aber alles drumherum ist fürchterlich. Und ich wollte gerade Monkey Island 2 anführen, für das hat gute Rätsel. Ich finde, das hat auch tolle Rätsel. Ja. Monkey Ranch? Ja, die Monkey Ranch. Das war Monkey Island 1, oder? Nee, das ist 2. 2, okay. Ich fand das mit das Fingerrätsel super. Ja. Hm. Da hat man das auch noch nicht so oft gesehen gehabt. Ja, da waren auch schöne Rätsel drin. Ja, aber auch früher war nicht alles Gold. Aber in diesem Sinne sei auch nochmal darauf hingewiesen, Double Fine Adventure. Broken Age gibt es jetzt für iOS, haben wir auch schon gesagt, und Double Fine Adventure. Das hat sich auch nur gerade so okay verkauft, ja, ja. Offensichtlich. Ja. Da frage ich mich dann immer, ob das so ein iPad-Problem ist, aber das gab es, glaube ich, auch für iPhone, oder nicht? Nee, noch nicht. Noch nicht, okay. Da frage ich mich halt, ist das unsere Filterblase, oder, weil für mich ist das unvorstellbar, das ist, ey, wenn die nicht einen super Mega-Hit allein dadurch machen können, dass sie sind, Ron Gilbert und Tim Schafer. Ich glaube, also zum Veröffentlichungszeitpunkt der Folge waren es irgendwie $250,000 Umsatz oder so im App Store. Weißt du, wie viele Einheiten die verkauft hat? Ja, kannst du durch Dings teilen, durch den Preis. Keine Ahnung. Das kostet das. Das ist ja alles nicht schlecht, aber bei so einer aufwendigen Produktion bleibt halt nicht viel übrig. Ja. Nö. Ja. In diesem Sinne, nee, nicht in diesem Sinne, einfach nächstes Thema. Pro-Tipps. Pro-Tipps, ja, die habe ich mal wieder reingeschrieben hier. Und zwar, weil ich habe einen neuen Rechner aufgesetzt, um irgendwie Zeug umzuziehen und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, Quick-Look-Plugins gibt es ja noch. Ja. Und ich hatte die auch installiert auf meinem alten Rechner, aber ich wollte jetzt nicht migrieren diesmal. Deswegen habe ich was gefunden, so ein Repository für Quick-Look-Plugins. Also es ist ein Git-Repo, das man ganz einfach über eine Kommandozeile installieren kann. Und zwar ist es ein, es gibt ja Brew, Homebrew haben wir ja schon öfter mal erwähnt in dieser Sektion. Es gibt ein Subprojekt oder ein Projekt, das da mit dranhängt, das heißt Cask. Mit Brew Cask kann man Zeug auf seiner Platte installieren, überall hin. Ja, das ist im Endeffekt so, wie einen Installer schreiben, der dann irgendwie den runterlädst und doppelklickst, nur halt von der Kommandozeile aus. Und diese Quick-Look-Plugins lassen sich darüber am einfachsten installieren. Oh, schick. Also das sind so die zwei Geschichten. Also Homebrew Cask, wenn jemand irgendwas automatisieren will auf mehreren Rechnern, immer so ein Basis-Setup aufsetzen, dann kann man das darüber wohl nett machen, so wie alles in Homebrew irgendwie in Ruby und mit eben schönen Hilfsmodulen und Hilfsskripten. Mhm. Und bei den Quick-Look-Plugins, also Quick-Look ist ja das passiert, was du, wenn man Space drückt im Finder, ja, die Leertaste, dann kommen bei Bildern und bei Texten. Und bei Texten, die einen Typ haben, den keiner kennt, kommt nichts, was zum Beispiel blöd ist. Oder bei Source Code wird es nicht gehighlightet. Oder bei Markdown-Files sieht man nur den Text und so Geschichten. Und da gibt es jede Menge Plugins dafür. Auch für Entwickler, für Profile und für Zertifikate und für Bundles und für ZIP-Files, und die kann man sich da alle einfach so in einer Befehlszeile einmal hininstallieren, muss dann sein Passwort eingeben und dann kopiert er die alle zurecht. Und das ist praktisch, das kann ich nur empfehlen. Ich habe halt gemerkt, wie sehr es mir fehlt, wie ich einen neuen Rechner aufgesetzt habe. Da muss ich aber noch ein Wort der Warnung dazu schicken. Quick-Look-Plugins, wenn die ein bisschen komisch geschrieben sind oder leaken oder irgendwie langsamer werden, dann verlangsamen die halt auch alles. Da wird halt dann das System schlecht und langsamer, weil es einfach den Finder langsamer macht. Und ich hatte auch schon mal so ein sehr esoterische Problem, wo die Kiste einfach immer langsamer wurde, bis ich gemerkt habe, ich habe dann Quick-Look-Plugin für, ich glaube, das war Filme oder so, das MKV-Videos previewen konnte. Das war von Dingsbums, wie hieß es denn? Parian. Parian hat den normalen, hat den Typ übernommen und hat auch einen Index. Also so ein Quick-Look-Plugin sind immer so zweiteilig. Der eine Teil, der irgendwie Metadaten extrahiert, die man suchen kann, auch. Die man suchen kann, dann auch mit Spotlight. Mhm. Ja, Spotlight Importer ist es eigentlich. Ja. Mhm. Ich glaube, die sind eigentlich Spotlight Importer wirklich. Die Quick-Look-Plugins selber gehen. Das Problem war, dass bei Parian so eine Mischung war, weil du dann die MKV-Files, wenn du die mit Quick-Look angeguckt hast, hat er das komplette 2 GB MKV-File so in place, in memory umgeschrieben auf QuickTime-Format, und dann war halt alles. Ich glaube, die wollten halt einen Thumbnail machen für die Metadaten und haben dazu halt erstmal das ganze Video nach QuickTime konvertiert und Also nicht ganz so, aber so ungefähr. Ähnlich. Zumindest bis sie den Header gefunden haben, dass es QuickTime frisst. Und es, also es war die Größenordnung von Mist, aber das ist echt Parian. Ich habe eigentlich ehrlicherweise inzwischen keinerlei weiteres Probleme gehabt. Und schon gar nicht mit denen auf der Seite, die ich gerade verlinkt habe. Die haben nämlich alle installiert jetzt und das ist alles super. Weil ich habe auch eine SSD, da muss man auch immer aufpassen. Viele von diesen Dingern funktionieren ab und zu nur, wenn die Platte schnell ist. Ja. Genau. Pro-Tipp. Pro-Tipp. Wir sind sowieso schon so ein bisschen in Konsum gerutscht. An dieser Stelle sei auch offiziell eröffnet. Wir haben erstmal eine Doku-Reihe, die jemand empfehlen möchte. Ich denke mal, das ist Dom. Ja? Ja. Nämlich von jemandem, den ich auch sehr gut finde. Louis Theroux. Genau, Louis Theroux. Was mir passiert ist, ist irgendwie so mein allgemeiner Serien, also Game of Thrones war vorbei. Und dann habe ich mal wieder gemerkt, oh, ich habe ja diese BBC iPlayer-Abo. Mhm. Und da ist ja eigentlich schon cooles Zeug drin, aber man braucht immer Zeit und das ist immer so. Das heißt, das ist nicht so ein, ich habe weniger Kontext dabei. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass da gerade irgendwie Louis Theroux mit seinen Dokus da groß gefeatured ist auf der Just In-Seite. Und da sind knapp 25, 30 Dokus von ihm drin. Die sind jeweils so eine Stunde. Das sind manchmal lustig, manchmal anstrengend, manchmal spannend. So die komplette Bandbreite. Von der Idee her ist es sehr, sehr neutral, finde ich. Also er bei den Dokus, er läuft da hin und fragt ein bisschen und ist halt dabei, was auch immer es ist. Also das, ich habe jetzt, glaube ich, 5 oder 6 angeguckt und habe dann einfach immer weiter geguckt. Das war irgendwie so, hat mich ein bisschen reingezogen. Einiges über Amerika, aber auch andere Landstriche, also auch bei Indien und Homeshopping, also da habe ich sehr viel gelacht irgendwie. Also, ja. Es gibt so eine Homeshopping-Folge, das ist unter Louis Weird Weekends verbucht, da macht er mal bei Homeshopping mit und erstens ist es so, zeitlich ist es schon relativ alt, diese Doku, das heißt, du hast da diese Röhren, allein das Telefonzentrum von dem Homeshopping-Center ist großartig, das zu sehen und Ich finde ihn eigentlich immer sehr gut, weil er so diese, er geht sehr naiv an Sachen ran. So, und ich weiß nicht, ob er sich dumm stellt oder nicht, keine Ahnung, aber du hast halt immer das Gefühl, er lässt die Leute einfach reden. Ja. So. Und dann macht halt irgendwie eine Doku, wo er sich beim Ku Klux Klan im Betten lässt, so, und redet halt mit denen und lässt die halt irgendwie wirklich so erzählen, was sie denken und kommentiert das halt nicht, während das passiert, sondern vielleicht später im Off dann. Aber es ist halt irgendwie so, er ist als Interviewer sehr, sehr naiv und bringt sich da wenig ein, was hat dazu führt, dass die Leute, die er interviewt, halt irgendwie, interessanter in Anführungszeichen werden. Oder zumindest mehr sagen, als sie sagen würden, wenn das anders wäre. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Dadurch, er fragt einfach so vor sich hin und ich glaube, er hat da für sich auch schon so eine Doku-Persönlichkeit entwickelt, die eben so ein bisschen so eher so Wissen macht A Seite der Wahrnehmung ist. Und dadurch, also er hat auch da die alle Seiten. Also irgendwie hat, glaube ich, in New York so über die eher so die Schwarzen, die schwarze Community, die so die der weiße Mann ist der Teufel, in die Ecke geht und dabei auch bei sogar Raphael N. Sharpen dann ein bisschen interviewt und gesprochen, aber auch so richtig mit den ganz Krassen. Und das klappt irgendwie alles, weil er ist halt da und fragt und du siehst halt dann die Leute. Und es bleibt aber auch ziemlich unkommentiert dann danach. Also er macht schon so, ja, das macht mich jetzt ein bisschen unwohl oder so, aber das ist so die Größenordnung von Zeigefinger, den er da so drauf hat. Ja, also das ist eher so, da ist rohe Information von dem, was ich da gerade erlebt habe, macht irgendwas damit oder nicht. Ich mache jetzt eher so diese Art von Doku. Mir hat es sehr gut gefallen, ich werde auch noch weiter gucken, glaube ich. Es ist auch interessant, ist auch die BBC, also das ist auch über. Es gibt auch eine Folge über Swinger und über Porno und so. Und das ist irgendwie, wie entspannt eigentlich so eine BBC-Doku mit sowas umgeht im Verhältnis jetzt zu Amerika oder selbst bei uns, finde ich auch super, weil das ist irgendwie, auf dem BBC iPlayer gibt es ja so diese Content Warning, aber es wird da jetzt auch nichts geschwärzt oder rausgeblurbt. Das ist halt einfach so, ja. Finde ich auch gut. Ja, also ist meistens sehr unterhaltsam, kann man sich definitiv angucken. Jo. Mehr oder weniger aus Chronistenpflicht wollen wir erwähnen, dass Overcast jetzt released worden ist. Wir Was erinnern ist denn uns, Overcast? Wir erinnern uns, letztes Jahr auf der XOXO hat der Herr, ich spreche seinen Namen immer falsch aus, Marco Arment, einen neuen Podcast-Client angekündigt, nämlich Overcast. Und der kam jetzt raus. Und ich muss sagen, mein Bier ist es jetzt nicht unbedingt. Ich bleib bei Castro. Weiß nicht, wie war denn dein Eindruck so? Du hast ihn dir auch mal angeguckt. Ich habe ihn mir auch mal angeguckt, inzwischen ist er auch schon wieder gelöscht. Er ist in Ordnung so, also er ist von dem Bedienkonzept ein bisschen anders wie Castro, aber jetzt auch nicht so viel. Er hat gleich irgend so einen Cloud-Subscription-Service, der irgendwas macht, aber ich weiß nicht, wieso ich den brauchen wollen würde, weil ich höre meine Dinger eh nur auf einem Gerät. Also das fand ich bei Instacast, wie ich die Mac-Version mal hatte und die auch ein bisschen benutzt hat, fand ich das ganz gut. Aber ansonsten habe ich eigentlich immer mein iPhone für Podcasts. Das heißt, den Teil brauche ich nicht mehr. Er hat ein paar ganz interessante Features irgendwie eingebaut. Also einerseits Voice Boost, das hätte ich schon gerne auch in Castro, was einfach den Track lauter macht, ein bisschen Kompressor draufhaut für die Podcasts, die halt nicht optimal produziert sind. Und wenn es laut ist drumherum, kann man das anmachen. Das ist hilfreich. Und er hat so einen leere Pausen. Ja, also das hier würdet ihr jetzt nicht hören, wahrscheinlich schon wegen den vielen M's, aber wenn man so lang vor sich hin überlegt, dann wird es komprimiert und dann werden die Podcasts nochmal kürzer, also gerade vielleicht so ein CRE mit Pavel wird dann... Ja, also es gibt quasi die Pausen. Komprimieren ist bei Audio immer so eine Sache. Ja. Da kann man irgendwie ganz verschiedene Dinge mit meinen. Genau, das eine ist Voice Boost, ist eher die Lautstärke das hochziehen. Spektrum komprimieren, ja. Genau. Die Pausen rausnehmen ist noch was. Bei dem Schnellerwerten fand ich es von der Qualität her schlechter als bei Castro, und zwar um einiges. Ja, Castro hat ja das auch. Mochte ich dann nicht. Und was ich auch nicht mochte, war, mal abgesehen davon, dass er die ganze Metaebene im Podcast-Feeds nicht lesen konnte. Entschuldigung, Tim. Aber ich weiß auch nicht, wieso. Mich würde echt interessieren, wieso. Wahrscheinlich Namespaces. Inzwischen hat er es auf alle Fälle gefixt. Noch nicht in der Version, die draußen ist, wahrscheinlich, weil außer er macht da irgendwas über die Cloud. Wahrscheinlich macht Keine er irgendwas über die Cloud. Ah ja, dann könnte es auch sein, dass es jetzt schon funktioniert. Auf alle Fälle es gibt einen Tweet, dass die jetzt gehen, zumindest in der Development-Version. Und ansonsten, ja, Podcast, also ich finde, er stellt den Content ein bisschen besser dar, also so die Inhaltstexte von dem Podcast, also da kannst du, wenn du auf dem Album hochscrollst, fällt der Albumtitel so nach rechts oben weg und links hast du den kompletten Sendeinhalt, und auch bei uns sieht es dann hübscher aus als bei Castro, aber Man kann sich halt nie darauf verlassen, welche Formatierungen man da verwenden darf in diesem Feld, deswegen ist das alles immer so ein bisschen. An sich finde ich es nicht hübsch von der Typo und auch nicht vom Spacing, also ich finde, das ist irgendwie zu klein und fummelig, und gerade im Angesicht des Lichtes von, hey, jetzt können die Entwickler ja alle eher selber ihr Design machen, sorry, man merkt's, ja. wir sind ja auch nicht frei von Design-Face mal hier oder da, aber also ja, nee, ich finde, man sieht es deutlich, weil irgendwie die Fonts sind zu klein, das Spacing irgendwie schräg, es passt nicht so ganz rein. Also selbst das Redesign der Castro, das jetzt so diese größeren Schriften hat, die mich auch ein bisschen nerven, finde ich, hat aber einen weit besseren Flow so insgesamt von der Optik. Ja, Ästhetik ist definitiv besser. Auch das App-Icon finde ich eine Katastrophe, aber ja. Naja. Chronistenpflicht. Ja. Also wenn ihr vielleicht Lautstärke-Boost braucht, dann könnt ihr das auch verwenden. Aber positiv hervorheben, wo wir ja schon so viel schimpfen, das hast du auch getwittert, er hat in der App, die man umsonst runterladen kann, umsonst probieren kann und mit In-App quasi dann voll funktionsfähig machen kann, er hat in der App eine Liste von anderen Podcast-App, die er empfiehlt, wenn man nichts mit Overcast anfangen kann. Das ist in der Tat eine sehr, sehr nette Aktion, halt gerade auch aus dem Gedanken heraus, jetzt unter iOS 8 ist die Podcast-App automatisch mit auf jedem Telefon, und wir als die Independent-Podcast-App-Szene unterstützen uns gegenseitig. Ist das ganz, ganz schön. Ja, das ist auf alle Fälle schön. Und auch diese Umsonst- und In-App-Freischaltgeschichte ist sehr sympathisch gelöst, weil auch diese ganzen Voice-Feed, also die ganzen Zusatzfeatures kannst du alle antesten, also fast alle antesten und ausprobieren. Das heißt, der Audiofilter, dieser Voice Boost, ist so einer, den muss man dann kaufen. Also man muss die Inner Purchase, die eine, die es gibt, bezahlen. Man kann aber 5 Minuten davon testen jeweils. Und das ist genau, also das finde ich, hat er auf alle Fälle gut gemacht. Ob richtig, was den Umsatz angeht, weiß ich nicht, weil ansonsten hätte er mein Geld wieder, so, weil ich hätte es halt auf alle Fälle gekauft, um es mir anzugucken. Aber das bin jetzt ja nur ich. Ja. Ich muss auch sagen, also so, ich habe jetzt nicht den Drang, also selbst wenn ich jetzt den jetzt weiter benutzt hätte, hätte ich nur den Drang verspürt, die N-App zu kaufen, wenn die Podcasts irgendwie so in der Zahl begrenzt sind, dass es mich irgendwie genetisch gestört hätte. Für die Features, die brauche ich alle nicht im Prinzip. Was hast du von diesem komischen Equalizer gehalten, der da so eingeblendet wird, diese was ist das Spektrum-Balken-Diagramm, wirklich die Spektrumanalyse auf dem jetzt Tonmarkt? Ich fand es super nervig und hässlich. Ja, also ich konnte es nicht ausschalten. Naja. Hat mir jetzt auch nichts gebracht, persönlich. Okay. Aber ich starre sowieso viel zu lange auf Waveforms in meinem Leben. Insofern magst du sowas auch nicht. Bin ich da auch vielleicht überkritisch. Also ich bin sehr gespannt, ob er damit irgendwie sinnvoll Kohle macht. Also eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber es gibt auch genügend, die diesen super finden. Also keine Frage. Aber so überhaupt mit einem Podcast, Podcatcher, Podplayer, gut Kohle machen können, ist, glaube ich, schwierig. Aus seiner Position her, von der Öffentlichkeit her, ist er auf alle Fälle prädestiniert dafür, ja, dass er es hinkriegt. Aber jetzt gerade mit dem Bezahlmodell, weil das, man ist ja überhaupt nicht genötigt. Das ist ja wirklich nur so ein, ich kaufe mal, wenn ich das vielleicht mehr brauche. Mal gucken. Wir haben aus dem Chat brechende Neuigkeiten. Oh, echt? Nämlich Amazon startet eine E-Book-Flatrate in Amerika. Ich reiche das einfach mal so ungeprüft weiter. Okay, ich krieg jetzt E-Book Flatrate. Oh, das ist übrigens auch, also HBO dann direkt kaufen zu dürfen, ist schon auch schön. Allein deswegen wanderst du jetzt aus, um HBO zu abonnieren, ich verstehe. Aha, du darfst jetzt endlich dafür zahlen. Ja. Wir können ja nicht dafür zahlen. Wir müssen das ja nicht angucken. Ist das nicht Sky und Go und das ist diese schreckliche... Wir können irgendwie 7 verschiedene Dienste bezahlen dafür, dass wir Teile davon in einem Format bekommen, das wir so nicht haben wollen. Ja. Das dürfen wir, glaube ich, hier. Aber awesome. Netflix kommt zu Weihnachten, hat es geheißen. Ja, vielleicht Netflix, Kickstarter kommt auch bald. Ja. Aber egal. Weiter im Text, Adobe Muse. Ja, gestern war es wieder soweit. Das mache ich eigentlich seit fast 15 Jahren. Dreamweaver auf. Klick, Dreamweaver zu. Das hat noch nie zu was Gutem geführt. Ja, und dann mache ich es halt doch wieder im Textverarbeitungsprogramm. Und auch so gestern, und dann hatte ich schon ein bisschen im Sabisa-Edit geschrieben an der Webseite. Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt machst du nochmal Dreamweaver auf und frag dann Aga, mit der ich jetzt gerade an der Website-Grafik für Rules arbeite, soll ich es vielleicht doch in Dreamweaver machen? Und dann sagt sie, ja, da gibt es jetzt ein anderes Programm mittlerweile, Muse, auch von Adobe. Und dann haben wir uns Muse angeguckt und das ist ja gar nicht so dumm. Für so typische statische Webseiten, die halt modern aussehen, wo der Inhalt automatisch zentriert ist und so weiter. Und im Grunde ist es nicht mehr als eine Zeichenfläche, wo du deine Elemente reinklickst und die auf Layers positionieren kannst, als wäre es ein Grafikprogramm und dann hast du deine Webseite fertig, weil ich hätte das jetzt alles im Code positioniert und es dauert ja immer ewig. Noch 3 Pixel nach rechts und noch 4 Pixel nach oben und so weiter. Und das hat gestern sogar dazu geführt, ich wollte es eigentlich programmieren, dass ich ein bisschen rumgeklickt habe in Muse und das angelegt. Und irgendwann hat Aga dann einfach weitergemacht und die Webseite gemacht. Ja, also das ist vielleicht nochmal ein Blick wert, wer mit Dreamweaver wie ich auch nach so langer Zeit nicht warm geworden ist. Was kostet das? Das ist in der Creative Cloud mit drin. In welcher? Ich glaube, in der ganz dicken nur. Nee, ich glaube, also auf der Seite stand ab $15 pro Monat. Das ich weiß nicht, welche Cloud das ist. Die kleinste ist 13 Euro. Ob die irgendwie beschränkt sind wieder, das weiß ich nicht genau. Ja, das ist diese, ist das noch Beta oder ist es mittlerweile nicht mehr Beta? Ich glaube, es ist noch Beta. Wenn man es aufmacht, kommt aktualisieren sie auf die neueste Beta, obwohl du gerade die neueste Beta hast. Ja. Ist auch Und der Text passt nicht in dieses Aktualisierungsfenster, weil es deutsch ist. Die Cloud bleibt auch anstrengend, was es angeht. Ich habe ja irgendwie da Acrobat installiert gehabt. Also einerseits hat er mir das Acrobat-Plugin für den Browser installiert, ungefragt, was mich super genervt hat. Andererseits hat er noch nicht die aktuelle Version gehabt. Der hat dann keine Retina angezeigt bekommen gehabt. Das Creative Cloud-Icon hat aber gesagt, updated, weil der Acrobat Pro selber natürlich den Updater dann erst startet, wenn man ihn beendet und seinen eigenen hat. Also es ist zwar alles besser geworden, aber es ist schon immer noch Adobe. Ja. Und es ist trotzdem viel besser geworden. Was toll ist in Muse ist, dass das Hilfemenü funktioniert. Du kannst Menüpunkte suchen, was du ja in vielen Adobe-Programmen nicht mehr kannst. Unter anderem aber auch im Simulator von Apple. Also im iPhone-Simulator kannst du auch keine Menüpunkte suchen. Was scheiße ist, ist, du kannst nicht Apfel Return drücken, so wie in Flash und in in Adobe Edge, um deine Szene zu starten. Also da sind sie auch wieder inkonsistent, was soll's. Man findet sich trotzdem recht schnell rein in solche Programme. Nun ja, nun denn. Ich erwähne erstmal, dass es eine neue Version gibt von Magic. Krassomat. Oh ja, das hast du, ein Erweiterungspack ist draußen. Das auch. Erst in ein paar Wochen. Nax Ramas kommt hier irgendwie in einer Woche, glaube ich. 22. oder sowas, glaube ich. Oder in der Woche? Ja, das ist nächste Woche. Okay. Aber ich wollte tatsächlich über Magic sprechen, Magic the Gathering. Wir erinnern uns, es gibt seit geraumer Zeit eine iOS-Version davon fürs iPad. Das hieß eine Zeit lang Duel of the Planeswalkers. Mhm. Wurde dann letztes Jahr umbenannt in Magic Jahreszahl. Mhm. Sprich Magic 2014. Und jetzt gibt es Magic 2015. Die sind ein bisschen schneller als die Jahre vergehen. Ja. Und das habe ich jetzt mal angespielt und ich wollte ein bisschen drüber reden. Einerseits gibt es nämlich da sehr viel Verwirrung in Sachen In-App-Purchases. Sie haben nämlich irgendwie so gefühlt 10 verschiedene In-App-Purchases, die irgendwie alle nicht das machen, wo man denkt, dass sie machen. Also es gibt irgendwie so einen mit gib mir alles. Also der liest sich so wie gib mir alles, aber wenn du den kaufst, dann kriegst du nicht alles, weil die Booster-Packs sind sowieso immer einzeln. So, und solche Sachen. Also da gibt es sehr viele Leute, die sind so ein bisschen abgeturnt, was das angeht. Ich habe bis jetzt noch nichts gekauft von diesem Ding. Ich habe jetzt bis jetzt nur die Kampagne gespielt. Da schaltet man auch Karten frei. Mhm. Das kann man umsonst tun. Und es gibt halt irgendwie mal wieder ein Tutorial, wie man Magic spielt. Ich bin bisher irgendwie soweit eigentlich ganz zufrieden. Es hat sich nicht viel getan, gerade was halt so das Standardspiel angeht. Das sind halt die neuen Karten vom Magic 2015 Core-Set schon drin und andere Karten auch. Was halt so ein bisschen, es ist halt irgendwie, es sieht ein bisschen seltsam aus. Das ist so der einzige Unterschied. Es hat so diesen weißen Tisch, auf dem gespielt wird, das sieht so ein bisschen aus, als würden da die Texturen nicht laden. Ja, das wollte ich gerade anmerken. Es sieht relativ clean aus und sehr überschaubar. Hm. Und das war bei mir, also ich habe Magic am Computer vor x Jahren, wie es die PC-Version gab, mal gespielt und die war einfach super schlimm und schwierig, da auch nur in ansatzweise die Übersicht zu behalten. Wie ist denn das da? Naja, also es hat irgendwie... man muss da schon unterscheiden, es gibt Magic the Gathering Online für Windows immer noch. Mhm. Und das macht auch was ganz anderes. Also hier diese Version, ehemals Duel of the Planeswalkers und jetzt eben Magic, das ist halt so ein ganz beschränktes Subset von Magic-Karten, mit denen diese App umgehen kann, die du da spielen kannst. Und wenn du halt irgendwie das richtige Magic spielen willst, mit allen verschiedenen Varianten, also gerade auch was Drafting angeht, sprich, dass du irgendwie so Karten ziehst und dein Deck baust aus Karten, die du gerade frisch gezogen hast und dann damit spielen musst gegen andere, sowas kann halt die App jetzt nicht, sowas kannst du nur mit MTGO, also Magic the Gathering Online, auf Windows machen. Der Client für Windows hat allerdings nach wie vor das Problem, dass sich da usability-technisch seit 10 Jahren nichts getan hat. Und der ist in C-Sharp geschrieben und deswegen gibt es den auch nur für Windows. Mhm. Die ganze Szene klagt so ein bisschen über diesen Client, gerade weil jetzt auch eine neue Beta rauskommt, die halt irgendwie neu, also neu, aber anders, aber nicht besser ist. Und, ja. Apropos anders, ich sehe mir gerade die Screenshots an, und die sind nicht Retina, was mich ein bisschen verwirrt. What? Und auch, die Texte auf den Karten sind so gegritzelt, kaputt gezoomt. Ist es denn beim Spielen so, dass es wenigstens volle Auflösung ausnutzt und alles gut ist? Ich dachte, das wäre Retina. Also bei den Screenshots sind halt einfach, glaube ich, also sind kaputt komprimiert, aber was JPEG angeht, das ist bestimmt nicht von Apple-Seite her so passiert. Nee, das ist aber schon Retina. Aber auf alle Fälle ist es so, dass die Karten, wenn sie klein sind, sehen die Texte ganz kaputt geskaliert aus. Aber das ist auch nicht so, sondern das ist halt so, was man halt lesen kann. Nee, das ist mir jetzt nicht aufgefallen beim Spielen. Gut. Wie ist das Deckbauen? Das ist das, was ich bei Hearthstone nämlich super anstrengend finde, Deckbauen. Ja, echt? Aha. Echt? Okay. Ja, also ich habe keinen Überblick über diese Masse an Karten. Das Blättern geht langsam. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich zu alt, aber irgendwie bei Hearthstone hat mich das Deckbauen hat mir das Spiel so ziemlich madig gemacht. Echt? Okay. Okay. Also ich hätte es jetzt eher mit, also ein bisschen weniger gut als Hearthstone beschrieben, aber, aber nicht schlecht. Aber es ist halt dann wahrscheinlich eine Frage von persönlicher Präferenz. Ja, aber wer sich für Magic irgendwie interessiert, dem sei das empfohlen. Ich muss ja sagen, ich spiele eigentlich weniger, als ich irgendwie Magic tatsächlich gucke auf Twitch. Echt, du guckst Magic auf Twitch? Okay. Ich gucke MTGO, also Magic the Gathering Online, auf Twitch öfter mal. Das finde ich spannend. Aha. Aber ich bin auch ein seltsamer Mensch. Ich glaube, das nicht, als sich nicht mit dem Interface rumschlagen müssen, ist da schon ein großes Plus. Mhm. Ach, ja. Wobei, was ich auch gemacht habe, war so Hearthstone-Geschichten gucken. Das ist auch interessant, weil da lernst du halt schon einiges. Gerade wenn da jemand so mit so von kurz von Verlieren auf eine Kombi und der andere ist tot kommt, auf die du selber nicht kommen würdest. Da macht es mir auch Spaß. Bei Magic ist irgendwie, ich habe zu viel Karten. Was ich halt bei Magic faszinierend finde, gerade beim Gucken, ist, dass du irgendwie einen Draft guckst und dann erklären die halt auch jetzt, warum sie diese Karte nehmen für den Draft und nicht eine andere und wie sie ihr Deck bauen und so. Und das finde ich dann eben spannend. Mhm. Und auch zu sehen, ob das dann halt aufgeht dann beim Spielen. Und ja. Aber wie gesagt, ist mehr so ein Nerd-Ding, glaube ich. Magic, denkst du? Könnte sein. Magic in diesem Nerdering. Sinne, in diesem Sinne, es gibt jetzt Ingress für iOS. Ja. Oh ja, ihr spielt es ja schon länger. Ich habe es mir jetzt nur mal kurz angeguckt und ich habe jetzt schon wieder aufgehört zu spielen seit vorgestern, weil meine App hat mein Passwort vergessen und ich habe gedacht, es ist mir zu blöd jetzt. Nee. Ich finde es einen guten Anlass, es wieder zu löschen. Das scheint ein Problem zu sein, das viele Menschen haben. Okay. Ich habe auf Twitter gerade auch gelesen, dass jemand sein Passwort neu angeben musste und da keinen Bock mehr hatte. Aber, ja. Also man könnte das dann, also man könnte jetzt das Passwort wieder eingeben, wahrscheinlich geht es irgendwie, aber die App von der Usability ist eh nicht so gut, wie sie sein könnte, um es mal gelinde zu sagen, weil es gibt schon auch UI, die sich einfach hinter dem Keyboard dann versteckt und sowas, wenn man was eintippen muss. Das sind lauter so ein bisschen blöde Sachen. Wollen wir kurz erzählen, was das ist? Ja, erzähl doch mal, was es ist. Ich habe es bisher noch nicht so. Das klingt jetzt so, als hätte ich das total betrieben. Ich habe das mal angespielt, wie es so eine keine Ahnung, private Portierung für iOS gab. Also da gab es dann einen iOS-Client. Ich weiß nicht, ob sie den irgendwann mal abgedreht haben von offizieller Seite oder ob man das noch bauen könnte. Nee, der hat da weiter dran gebastelt. Also die Idee davon ist, dass es so ein location-basiertes Spiel ist. Das heißt, du läufst in der echten Welt rum und hast so ein Locations, an denen du, ich weiß jetzt nicht die Terminologie, das sind Türme, die kannst du übernehmen für dein Team. Gates? Ja. Portals? Portals oder Nodes, glaube ich. Ja, Nodes. Ich hätte gesagt Nodes, aber vielleicht ist ja auch viel am Platz. Und die kannst du, wenn es deine sind, kannst du die aufladen mit Energie und wenn es gegnerische sind, kannst du die angreifen, bis du keine Energie mehr hast. Und es gibt verschiedene Specials, die du aufsammeln kannst, damit kannst du die dann so verteidigungsmäßig aufpumpen oder bestimmte Sachen, die du aufsammeln kannst, die dir deinen Angriff stärker machen. Und das Meta-Game bei dem Ganzen ist, dass du Knoten verbinden kannst und wenn du ein Dreieck ziehst aus drei Knoten, die du verbindest, dann gehört dir diese Area, die du damit einschließt. Ein Field, ja. Und das gibt dann deiner Faction irgendwie Influence. Ja, also es ist im Prinzip halt irgendwie Imperium gegen Rebellen und kannst dich halt für eins entscheiden und darfst dann dafür rumlaufen und Gebiete claimen. Das ist es aber dann schon eigentlich, oder? Man läuft so rum und dann ist man hier auf irgendeinem... dann kommt man in die Nähe von so einem Ding, dann kann man das hacken, dann kriegt man irgendwie Inventory, das man wieder ausgeben kann. Also diese, wenn man im Besitz dieser Nodes ist, kann man die irgendwie modden und ja, man kann da immer wieder hinlaufen, weil also man muss irgendwie Resonatoren um diese Dinger drumherum setzen, die dann für einen gewissen Zeitraum das für dich beanspruchen, also für deine Fraktion beanspruchen. Und die kann man eben angreifen, dass man die vielleicht runterkriegt. Die haben verschiedene Levels. Wenn man höheres Level hat, kann man die leichter auch wirklich wegschließen und wieder hinsetzen. Ich hatte jetzt nochmal Level 3 erreicht in dieser kurzen Zeit, weil ich einmal so lang in München abgelaufen bin. Da gibt's relativ, also das war ein bisschen albern, aber auch ganz lustig. Also eigentlich finde ich das so auf der Metaebene, so diese Location-Based-Games führen halt so ein bisschen dazu, dass man mal in Ecken kommt, wo man nicht so entlang geht. Ja. Ich bin jetzt mal mein Arbeitsweg anders gegangen als sonst, hätte ich immer schon machen können, weil so war es nicht so der totale Umweg, aber habe ich halt nicht gemacht. Ja. Wir haben es gerade nicht gesagt, ist von Google und wird, glaube ich, dazu benutzt, um Laufwege zu optimieren für Google Maps. Was dann irgendwie nicht so viel Sinn macht, oder? Obwohl das, man muss zumindest, nee. Also ich bin jetzt auch schon in abgeschlossene Gegenden rein, weil da halt ein freies Portal war. Da würde ich jetzt nicht jetzt den Laufweg hin optimiert haben wollen von Google Maps. So. Nun ja, nun denn. Es gibt auch noch eine Webseite dazu, wo die ein bisschen die Backstory aufbereiten. Schönerweise durch lauter Videos, die gar nicht so schlecht gemacht sind. Also du hast so eine Nachrichtensprecherin, die dann so beschreibt, was so die Rebellion und die Allianz gerade letztens gemacht haben und mit Tie-ins von Real-Life-Happenings, um das jetzt mal ein bisschen deutsch, englisch, englisch auszudrücken, wo dann Leute in sagen, sie machen in, keine Ahnung, Boston so 24 Stunden alle Portals auf Level 8 hochbringen oder so. Oder das größte Dreieck jemals ever vom Westen bis zum Osten der USA aufgespannt und so. Und es ist nett gemacht mit relativ guter Production-Qualität. Das ist schöner als sich so irgendwie ewigen Text, den sich da einer aus den Fingern gesaugt hat, durchlesen zu müssen. Ja. Also kann man machen. Vielleicht macht es auch länger Spaß. Ich habe jetzt nicht die Muße dazu, glaube ich. Also mich hat es jetzt auch nicht bei der Stange gehalten. Also ich bin jetzt froh, dass ich jetzt nicht dabei, sonst würde ich jetzt immer rumlaufen und irgendwo da so Zeug aufladen und Portals hacken. So, da wieder, also ich kenne Leute, die sind da richtig süchtig nachgeworden und haben dann irgendwie externe Akkus für ihr Handy gekauft, weil und so. Und aber mich hat das jetzt nicht so in seinen Bann gezogen und dich offensichtlich auch nicht. Die Langzeitmotivation ist mir so ein bisschen unklar, weil ich will jetzt nicht Schäfer unter anderen sein. Also das ist halt so, was kann man da natürlich irgendwie, ich bin jetzt irgendwie Level sonst irgendwas und habe jetzt meine Posse und mit der mache ich jetzt was platt. So diese ganze Ebene hat mich noch nie interessiert, auch nicht bei MMORPGs oder sowas, genau. Und jenseits dessen ist es halt so, okay, mal ganz nett, mal das Konzept ausprobiert und jetzt könnte ich natürlich noch höher leveln und noch mehr Gegenstände finden und irgendwas modulieren, aber so im Endeffekt mache ich da so Capture the Flag jeden Tag hin und her. Tja. Dann mache ich lieber einmal was anderes. Und welche Fraktion hat jetzt einen wertvollen Spieler verloren durch diese Demotivation? Ich war Schlumpf. Schlumpf? Kein Frosch. Also die eine ist blau, die andere ist grün, deshalb Schlumpf und Frosch. Oder Resistance Allianz, oder? Und... Allianz Schlumpf. Oder grün nicht? Ist Resistance, glaube ich. Ich habe Resistance gespielt. Nee, blau ist Resistance. Dann habe ich einfach grün gespielt. Grün sind die Overlords oder wie auch immer. Wie heißen sie? Ah, dann habe ich Overlords gespielt. Nee, heißt auch nicht Overlords. Haben wir alle Dings gespielt. Also alle Nicht-Rebellen. Also die Grünen sind die in Alliance? Invertierung. Nee. Ja, egal. Die Bösen. Romulane. Ja. Nicht wahr? Die Konservativen. Ja, Ingus. Ja. Gibt's jetzt. Kann man laden. Kann man Google seine Daten geben. Man muss auch dann schon, um Level 3 werden zu können, seine Handynummer angeben, was ich schon lange nicht gemacht habe. Ja. Und bei Google jetzt war es mir auch schon verstanden. Ah. Genau das funktioniert nämlich dann wieder. Also, dann kurzzeitig vielleicht, okay, dann mache ich es halt nach dem dritten Mal nägen, weil Und das sind diese bekloppten Dinger, warum man das dann macht. Genau. Nicht so, weil du mehr Sicherheit und Two-Factor Authentication hättest und so. Ernsthaft, auf diesem Account, den ich hier, den Google-Account, den ich hierfür benutzt habe, da habe ich diesen Dialog, der jedes dritte Mal beim Einloggen kam, so oft weggeklickt und jetzt habe ich es angegeben. Bei mir war es YouTube-Videos. YouTube-Videos über 15 Minuten hochladen dürfen. Tja. Dann habt ihr halt meine Handynummer hier Arschgeigen. Aber YouTube-Videos über 15 Minuten, das ist ein guter Stichpunkt. Auch wenn die YouTube-Videos, um die es geht, selten über 15 Minuten sind. Es geht nämlich um Monkey Business. Yes. Es gibt zwei neue Folgen Monkey Business. Double Feature. Ja, Double Feature. Das Projekt ist nicht, wie befürchtet, gestorben, eingeschlafen oder sonst wie zu den Akten gelegt worden. Nein, ich hatte einfach nur wenig Zeit und viel Stress und jetzt gibt's aber dafür gleich zwei auf die Mütze. Nämlich die Folge 4 und die Folge 5. Wer hätte es gedacht? Nee, Folge 4 ist eine Folge über die WWDC und Sub-East Edit. Lustigerweise wird in der Folge gesagt, wir waren letzte Woche auf der WWDC, was so nicht mehr ganz aktuell ist, leider. Aber nun ja. Und die Folge 5 ist die Folge mit Marcel und Aga über Art Direction und Design von Rules. Genau. Ja. Die ist auch sehr schön geworden, finde ich. Genau. Und insgesamt 16 Minuten ungefähr. Ja, also beide zusammen 16, 17 muss Minuten. Muss man Google schon seine Telefonnummer geben? Nein, also, weil die sind ja beide nur 8 oder 9 Minuten lang. Da wäre ich noch ohne Telefonnummer ausgekommen. Ja, aber hat Spaß gemacht, die zu machen. Ich hoffe, es macht auch Spaß, sie zu gucken. Ich fand sie toll. Ich kann die beide empfehlen. Die erste Folge, also die Nummer 4, zeigt Michael, unseren neuesten Mitarbeiter, und Lisa, die ist ja öffentlich-mäßig so ein bisschen das Dark Horse von Monkey. Dark von Horse. die kann man da mal sehen. Die gibt's wirklich. Ja. Und die Folge, die über die Rules-Entwicklung geht, die hat mir am besten, mir persönlich, vom ästhetischen Standpunkt her am besten gefallen bis jetzt von den ganzen Monkey-Business-Episoden. Also man sieht, dass die immer hübscher werden. Oder die Wohnung ist halt einfach toll von Marcel. Ja, also man muss schon sagen, also ich lerne auch ein bisschen was dazu, aber die Wohnung macht schon viel aus. Das ist einfach, da kann man eigentlich nichts falsch machen in dieser Wohnung. Ja. Dann hat sich das ja gelohnt, oder? Du hast ja letztes... Die Wohnung? So letzten Herbst hast du da ja massiv Zeit reingesteckt, glaube ich, oder? Das stimmt. Ja. Und für alle, die gerne Ostereier suchen, die dürfen in der Folge mit Marcel alle Rules Hauptdarsteller und sonstigen Dinge, sie suchen. In der ganzen Wohnung sind Rules-Artefakte versteckt. Es wirkte so ein bisschen wie so eine Darren Brown-Folge. Ich weiß nicht, wir haben ja schon mal über Darren Brown erzählt. Es gibt so eine, wo er sich Designer reinholt, die dann irgendwas spontan designen sollen. Hm. Und die ballert da halt mit Eindrücken zu unterwegs, also wie sie ankommen und mit Plakaten und so weiter. Und dann machen sie halt genau, malen sie halt genau das und so ähnlich. So die, in der Wohnung sind wahnsinnig viele Anregungen für so wie Rules jetzt aussieht, aber in a good way. In a good way. Also auf Monkey Business Folge 4 und 5 jetzt auf YouTube zu haben, auf allen Dingsy-Empfangsgeräten, YouTube-fähigen Empfangsgeräten zu sehen. Also auch ist es auch für Mobile erlaubt, unser Content. Ja, natürlich. Verstehe ich nämlich immer nicht. Ab und zu ist für Mobile nicht erlaubt, was auch immer das heißt. Ja. Du kannst wieder so ein rechte Ding. Embeddability abschalten und so. Ja. Ja. Krank. Muss aber gleich Partner sein, dass du das abschalten darfst. Echt? Naja. Oder so. Diese Welt werde ich nie verstehen. Ja. Gut. Letzte Amtshandlung dieser Folge. Fates Forever. Martin ist schuld. Ja. Ich hab wieder die Produktivität dieser Firma zerstört. Wie das immer so meine Aufgabe ist. Nämlich, ich habe ja über Dota gesprochen und das trat eine ganze Welle von produktivitätsbremsenden Tätigkeiten los. Mhm. Ja, und dadurch, dass ich irgendwie versucht habe, Dota zu verstehen, diese Videos und was es bedeutet, wenn einer aus einer Tri-Lane mal rüber tippet, um den Carry von den anderen zu ganken. hat so in der, im Büro auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu, gezogen und dann kamst du an, Dom, und hast gemeint, hey, da gibt's was fürs iPad. Ja. Und Fates Forever heißt das? Fates Forever ist interessanterweise Version 1.0 kam raus am 18.06.2013. What? Das ist eigentlich auch noch uralt, das haben wir gar nicht, nur nicht mitbekommen. Ich wollte gerade sagen, die Webseite, es ist offensichtlich ganz neu gelauncht, weil die Webseite ist noch gar nicht fertig. Habe ich mir auch gedacht. Also die 2.0 ist wahrscheinlich neu. Ah, okay. Moment, die 2.0 kam raus am 15.04. jetzt. Also geht. Mhm. Ja, es fühlt sich sehr neu an, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Es ist schick reduziert und steuert sich gut. Das ist, es ist eine Variation von der MOBA-Formel, eben so zwei Seiten, die sich mit Leuten bekriegen und Helden haben, die gleiche Anzahl, und man muss das Hauptding kaputt machen, um zu gewinnen, und zwischendurch leveln und Zeug kaufen. 15 Minuten und einer halben Stunde dauert so ein Match. Mhm. Also ich habe da schon ein paar gespielt. Es gibt viele Charaktere, die alle so unterschiedliche Eigenschaften haben, die gut funktionieren. Bei den Items kenne ich mich noch überhaupt nicht aus. Da hätte ich gerne so eine Seite, die mir mal ein bisschen hilft, was denn was ist. Weil so währenddessen hat man ja immer keine Zeit, wenn man sowas spielt, weil da ist man muss ja irgendwie weiter auf die Leute einhauen. Sonst ist das ja eine verschwendete Zeit. Ja, aber ist so schön reduziert, dass man einfach so vor sich hinspielen kann und macht Spaß. Das Tolle finde ich, sie haben es super gut geschafft, das auf dem iPad so umzusetzen, dass man es auf dem iPad bedienen kann. Ja. Und dass es trotzdem die wichtigen Aspekte behält, also dass du hin und her läufst und versuchst, Gegner zu killen, dass du die Türme von den gegnerischen Dings nach und nach einreißt und deine Fähigkeiten hast, die sich schön kombinieren lassen, Items hast, was relativ komplex ist mit wie viele Items es gibt und welche du in welcher Reihenfolge kaufst. Aber das ist reduziert genug, dass du es auf dem iPad spielen und in den allermeisten Fällen auch das bewirken, was du vorhast. Bewirken kannst, was du vorhast. Also es gibt ja dieses, was in den MOBAs ganz wichtig ist, dass man die Last Hits bekommt, dass man die gegnerischen Viecher nicht einfach runterkloppt und dann irgendjemand anders killt sie, sondern dass man darauf achtet, den Last Hit, den letzten Treffer zu landen. Nur dann geben sie das meiste Gold. Dazu muss man irgendwie Kombinationen aus jetzt nicht angreifen, kurz warten, genau jetzt angreifen machen. Und das ist alles sowas, da würde es mir voll grausen, wenn ich das auf dem iPad umsetzen müsste. Haben sie aber gut gemacht. Und auch die Stats, die du da wissen musst, wie viel Gold du hast, wie viel Leben du hast, wie viel Mana, ob du gerade regenerierst, was für Statuseffekte gerade auf dich wirken, das ist alles sehr aufgeräumt und trotzdem übersichtlich. Also der einzige Kritikpunkt, den ich da so habe, ist, dass die eigenen Lebenspunkte und Mana-Punkte nicht deutlich irgendwo als Balken am Bildschirm sind, sondern numerisch. Die sind auf deiner Person. Aha. Die können dann auch verdeckt sein von anderen. Also das ist so ein bisschen, also da habe ich schon öfter mal nicht gesehen, wie lange ich jetzt noch überlebe, aber das ist aber lauter Dinge, die man wirklich in den Griff kriegt. Ab und zu erwischt man per Tappen nicht genau den Gegner, den man gerne hätte. Das ist ein bisschen nervig, aber in Summe bin ich da auch sehr zufrieden. Mhm. Ich habe es auf dem R gespielt, du auf dem Dreier. Mhm. Also bei mir ist es flüssig, ich weiß nicht, gab es bei dir so ein bisschen Ladegeschichten, hattest du ab und zu mal? Ja, es hat länger geladen, es hat dann am Ende gemeckert, dass es Low Memory hat. Also das hat es bei mir aber auch schon gemacht. Vielleicht hätte ich da noch ein paar Apps quitten müssen oder so. Nein, ich will diese Legende nicht verbreiten. Es hat über Low Memory gemeckert, was totaler Käse ist, weil du hast halt einfach nicht mehr Memory in einem iPad zur Verfügung. Aber das ist immer noch die Legende, die anscheinend von Entwicklern genauso geglaubt wird, dass man Hintergrund-Apps haben kann, die man da, die einem irgendwie in die Suppe spucken können. Was ich ein bisschen anstrengend fand, ist, abgesehen vom wirklich toll implementierten Kern, ist es drumherum schon so ein bisschen sketchy. Also dass du musst das Tutorial durchspielen, davor lässt die App dich nichts anderes machen. Dann sagt es gibt einen Login-Knopf, wenn du schon einen hast. Dann sagt die App, wenn ich noch keinen Login habe, sagt die App, und jetzt such dir einen Usernamen aus. Mit so einem winzig kleinen X daneben, wenn der schon weg ist, und einem winzig kleinen Haken daneben, wenn der noch nicht weg ist. Und den hast du dann und den behältst du dann und den kannst du nicht mehr ändern. Und auf der Webseite kannst du dich damit einloggen und kommst dann in den User-Bereich, auf dem steht, hier kommt bald ein ganz toller User-Bereich hin. Oh. Wie ist denn das? Also ich bin ja jetzt potenziell angefixt. Mhm. Ich mache mir allerdings noch Sorgen, weil ich gerade den Knopf gedrückt habe und das hat einfach geladen, ohne dass ich es bezahlt habe. Guter Punkt, ja. Also das Bezahlmodell ist so ein bisschen freemium-ish, aber nicht so eine fiese Art. Also ich verglichen mit Dota ist es ein slightly more evil. Bei Dota ist es ja so, du bekommst das komplette Spiel kostenlos mit allem, was du spielen kannst und kannst dir nur Hüte kaufen. Mhm. Also ich sage immer Hüte, aber es sind dann, dein Pferd sieht anders aus, du kriegst einen Umhang, dein Bär wird zu einem Panda oder solche Dinger. Dafür kannst du dann Geld zahlen, aber nichts, was das Spielgeschehen verändert. Bei dem kannst du dir Charaktere freikaufen. Es gibt wohl auch Ingame-Währung, was Ingame-Coins, die man sich erspielen kann, mit denen man auch Charaktere kaufen kann. Ich weiß nicht, wie schnell man die kriegt. Genau, also man kann die Charaktere kaufen mit der Ingame-Währung, die man kriegt, wenn man, also man kriegt, glaube ich, irgendwie so von der Größenordnung ungefähr 50 oder 70 für einen Sieg. Und dann gibt es halt so Subquests, so ähnlich wie bei Hearthstone, wo du die auch wieder mehr kriegen kannst. Und mit denen kann man die auch freikaufen, die Charaktere. Wobei es schon die Größenordnung ist, also 4220 ist also ein interessanterer Charakter. Das dauert ein bisschen, bis man das zusammen hat. Aber es gibt auch immer zwei, oder im Moment, ich weiß nicht, ob es immer ist, ich hoffe, dass es immer welche gibt, zwei Charaktere, die man einfach so spielen kann, ohne sie gekauft zu haben. Mhm. Also man hat so einen Charakter, den man am Anfang freikauft. Das ist interessanterweise ein Schwein, das einen Jade-Amulett hat. Jade und so. Und ansonsten... Für alle, die sich jetzt fragen, warum wir lachen, Beyond Good and Evil Referenz. Ja, sehr schön, finde ich. Und den Rest kann man halt so timingmäßig spielen. Ja. Ich finde gut, ich finde auch gut, dass wenn du die anderen Charaktere anguckst, du kriegst immer so ein, kannst so ein Video anklicken, wo kurz die Eigenschaften erklärt werden und auch wie sie gedacht sind zu spielen. Mhm. Also das gibt auch einen guten Einstieg. Und ich finde die alle super hübsch und den Stil und so. Ich mag das. Ich werde da ein bisschen hängen bleiben, glaube ich. Ich denke auch, also wenn das... Ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar so als nebenberuflicher Bahnfahrer. Hat das denn auch was offline? Oder muss ich da immer online sein für? Du kannst wohl auch gegen Bots spielen. Ja, also ein Bots-Match kannst du spielen. Ist aber wie bei allen diesen Spielen halt ein bisschen fad, weil die sind jetzt nicht so dolle. So Local-Multiplayer, glaube ich, haben sie nicht, oder? Get Match with Friendly Players against a Team of Bots gibt's noch. Also du kannst auch einfach nur mal gegen Bots gemeinsam üben und du kannst halt explizit Partys machen mit Leuten, die du kennst. Mhm. Ja. Ist vermutlich bahnmäßig nicht so, nee, nicht so der nicht Bringer. So der Hit, ja. Na gut. Wenn die Bahn mal Internet kriegt. Naja. Das muss ja stabil sein, das ist das Ding. Ja, an sich, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, die Netzwerkqualität war eigentlich ganz in Ordnung, fand ich bisher, also relativ wenig Lag. Jetzt mit den guten Netzwerksituationen hier und bei mir zu Hause, ich weiß nicht, wie das woanders aussieht, aber die fand ich erstaunlich gut. So. Tja. Gut. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wir weisen nochmal darauf hin, wer diesen ganzen MOBA-Kram interessant findet. Das International läuft immer noch und ich glaube jetzt am Wochenende oder am Montag ist das Finale. Mhm. Kann man auf Twitch gucken. Man kommt fast nicht drum rum, so im Internet. Finale. Genau. Aber ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Mit der Folge 148. Nein. 184, 175. Du musst die Folgen aufsteigend tippen. Ja. 175. Tippen Sie die Folgen aufsteigend. Ich bin dann spätestens bei der 177er wieder dabei. Ja. Je nachdem, ob Zahnarzt oder nicht. Ja. Ja. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Servus. Tschüss. Baba.